Kummer wächst dein Herz. Eins, wo Zweifeln beschützt ist. Liebe trägt dich über Schmerz. Ist dir aufs Höchste gerichtet. Denn keiner kriegt, was er nicht tragen kann. Was hinter Hürden liegt, ist ein perfekter Plan. Aus dem Kummer wächst dein Herz. Es trägt dich weiter als möglich. Was uns bedroht, dein liebstes Geschenk ist, dass uns bald nach Hause holt. Dann wächst aus Kummer bald dein Herz, das vor Zweifeln geschützt ist. Trägt uns über Schmerz. Sie wird aufs Höchste gerichtet. Dann weißt du, wenn es wieder Sorgen gibt, wie das nächste Tor, das dir den Weg freigibt. Ohne Kummer, ohne Schmerz, gehst du dann weiter.